Kundgabe 3398. Empfangen durch Bertha Dudde am 8. und 9.1.1945. Allgegenwärtigkeit Gottes. Wesenheit, Kraft. Gegenwärtig ist Gott überall. Sein Geist ist nicht an Ort und Zeit gebunden, denn sein Geist ist Kraft, die alles durchflutet und daher überall und zu gleicher Zeit gegenwärtig ist. Doch es ist diese Kraft nichts Wesenloses, weshalb sie stets und überall angerufen werden kann, weil Gedanke und Wille diese Kraft beseelen und der Gedanke und Wille stets tätig wird. Entsprechend auch dem Anruf durch Wesen, die gleichsam Kraftausstrahlung von ihr sind und folglich das Gleiche wie Gott, nur im winzigsten Ausmaß, Wesenheiten, die ein Abbild sind von der vollkommensten Wesenheit. Gott ist überall, ansonsten er nicht vollkommen wäre. Denn die Vollkommenheit kennt keine Begrenzung. Sie kennt nichts an Ort und Zeitgebundenes. Die Vollkommenheit Gottes ist aber von Menschen nicht zu fassen, weil der Mensch nur das Begrenzte kennt und etwas Unbegrenztes ihm nicht vorstellbar ist. Darum ist ihm auch die Allgegenwart Gottes schwer glaubhaft zu machen. Denn so wie er sich die ewige Gottheit als Wesenheit vorzustellen versucht, steht ihm schon etwas Begrenztes vor Augen, das ihm nur örtlich und räumlich vorstellbar ist. Folglich sucht der Mensch mit dem Ausdruck Kraft die ewige Gottheit zu erklären, was wohl an sich Wahrheit ist, jedoch die persönliche Bindung des Menschen mit Gott stark beeinträchtigt. Denn diese kann nach menschlichem Verstand nur mit einem Wesen hergestellt werden, das denkfähig ist und einen Willen hat. Die Verbindung mit Gott ist aber unerlässlich. Und darum muss Gott als Wesen anerkannt werden, was auch überaus leicht möglich ist, weil ein jegliches Schöpfungswerk einen durch seine Allmacht zur Form gewordenen Willen verrät und tiefste Weisheit, also vollendetes Denken, erkennen lässt. Und solange ein Schöpfungswerk dem menschlichen Auge ersichtlich ist, ist auch gewissermaßen Gottes Allmacht bewiesen, weil jedes Schöpfungswerk eine Kraftäußerung Gottes ist, also Gott selbst sein muss, wo seine Kraft zum Ausdruck kommt. Denkt der Mensch ernsthaft darüber nach, so ist ihm der Gedanke an eine Wesenheit viel annehmbarer, weil Sinn und Zweck der Schöpfungswerke keinen Zweifel aufkommen lassen, dass ein weisheitsvoller Wille ihnen zugrunde liegt. Und wo ein Wille ist, ist auch die Möglichkeit, diesen Willen sich geneigt zu machen. Es kann also folglich die Verbindung hergestellt werden durch bittende Gedanken, weil der Mensch in sich die Überzeugung gewonnen hat, dass der gedankliche Bittruf gehört wird und dass überall und zu jeder Zeit und das ihm entsprochen werden kann von Seiten der Wesenheit, die vollkommen ist und daher auch voller Liebe ist und Macht. Es ist das Gottwesen keineswegs zu personifizieren, denn dies wäre eine Begrenzung nach menschlichem Denken, die auch die Allgegenwärtigkeit schwer glaublich werden ließe. Denn die Wesenheit Gottes kann nicht in eine menschlich vorstellbare Form gebracht werden. Doch in Jesus Christus hat sich die Urkraft Gottes, die Ausstrahlung Gottes, manifestiert. Das heißt, sie hat eine körperliche Form voll und ganz erfüllt. Sie ist gleichsam Beleber dieser Außenform geworden und so nachschaubar denen, die sich von Gott eine Vorstellung machen wollen. Denn alle seine Gedanken lässt Gott zur Form werden durch seinen Willen. So auch den Gedanken, sich selbst den Menschen anschaulich zu machen, ohne dass diese von seiner Kraft und Lichtfülle verzehrt werden. Eine sichtbare Form jedoch ist nach dem Naturgesetz an Ort und Zeit gebunden. Sie ist erst dann raum- und zeitlos, so sie sich völlig vergeistigt hat. Dennoch bleibt sie den Menschen vorstellbar. Und im geistigen Reich kann dann das Auge diese Form erschauen und also Gott sehen von Angesicht zu Angesicht. Gottes Geist aber ist überall und zwar ständig tätig. Das heißt, er lässet seine Gedanken durch seinen Willen zur Form werden. Er muss also demnach eine Wesenheit sein, weil sein Wille und seine Weisheit in allem erkennbar ist, was seine Kraft geschaffen hat. Und da die ewige Gottheit die Verbindung zu sich hergestellt haben will, muss der Mensch auch glauben können, dass Gott eine Wesenheit ist. Denn so er sich diese als nur Kraft vorstellt, wird er diese Verbindung nie und nimmer herzustellen suchen. Dann aber lebt er sein Erdenleben erfolglos. Denn ein geistiger Fortschritt muss das Gebet zu Gott um Gnade zur Voraussetzung haben. Und dieses wird wohl zu einer Wesenheit, die allgegenwärtig ist, emporsteigen, niemals aber zu einer Kraft, der Wille und Denkfähigkeit, also die Merkmale einer Wesenheit, abgesprochen werden. Amen.